An der Saale, hellem Strande, stehen Burgen stolz und kühn. Ihre Dächer sind verfallen und der Wind streicht durch die Hallen, Wolken ziehen drüber hin. Droben winken holde Augen, freundlich lacht manch roter Mund. Wanderer schauet wohl in die Ferne, schaut in holder Augen Sterne, Herz ist heiter und gesund. Der Wanderer zieht von dannen, denn die Trennungsstunde ruft. Und er singet Abschiedslieder, Lebewohl tönt ihm hernieder, Tücher wehen in der Luft. Kehr ich einst zur Heimat wieder, früh am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, schau ich dann ins Tal hernieder, wo vor jeder Tür ein Mädchen steht. Da seufzt sie still, ja still, und flüstert leise, mein Schlesierland, mein Heimatland, so von Natur, Natur in alter Weise. Wir sehen uns wieder, mein Schlesierland, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder, mein Heimatland.